dir Bestätigung, Mann, weißt du denn, was Liebe ist? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass du komplett durchtrieben bist. Nacktbilder senden und im Netz diese Flirts. Die Geilheit nach Aufmerksamkeit hatte mich gestört. Und Wissen halt, ein Segen tut mir leid. Ich wollte alles wissen und jetzt weiß ich ja Bescheid. Und es schmerzt mich, so hätte ich dich nie eingeschätzt. War zutiefst verletzt, dich geliebt und was jetzt? Um den Scheiß nicht zu tun, bist du reif genug. Und jetzt weiß ich so gut, das Schwein, hier bist du. Du hast mir gesagt, dass du mich nie betrogen hast. Aber was ist das, was du denn bitte online so machst? Du hast dich gewundert, warum wir nur dauernd streiten. Weil ich wusste, irgendwas nimmst du nicht ernst mit uns beiden. Und die Zweisamkeiten, die wir hatten, waren nur deshalb, weil es für dich ja in dieser Zeit keine besseren gab. Ich will nicht das gleiche tun, wie du mich so behandelt hast. Ich wandle das ins Beste, was ich machen kann und lasse das. Dennoch jede krasse Tat, die mich so verletzt hat, zeigt mir, dass du dich in meine Lage nie versetzt hast. Und ich check das leider viel zu spät, aber immerhin noch besser, als es niemals zu verstehen. Es war ein Fehler, jedes deiner Worte anzunehmen, zu glauben, ich sei etwas ganz Besonderes in deinem Leben. Wie ich mich getäuscht hab, dass du mich enttäuscht hast. Tut mir weh, doch ich geh diesen Weg jetzt mit der neuen Kraft. Und ich hoffe, dass ich dich nicht mehr sehe. Wir beide kotzen dauernd wieder wegen unseren Weg. Kein Problem, doch du kriegst das alles auch zurück. Ich muss dafür doch gar nichts machen, denn ich mach mich nicht verrückt, nicht mehr. Denn ich renn dir nicht mehr hinterher. Denn wenn ich dir was bedeute, komm, beweis es mir. I will not make the same mistakes that you